ist, aber ihr seht alles dran, es zu mehren und viel zu haben, anstatt euch selbst im Leben zu tragen. Ihr wollt euch alle nur die Taschen füllen, statt endlich eure Leere zu fühlen. Es treibt euch an und führt euch fort an einen dunklen und trostlosen Ort. Autos, Handys und Klamotten, schöner Zuppis und Silikonglocken. Nichts ist echt und alles ist fake. Nimm die Maske ab, mach ein Break. Geld, Geld regiert die Welt. Ob gut oder schlecht, das entscheidest du selbst. Setz es ein und mach es besser als die Diktatoren und die Kaviarfresser. Geld, Geld regiert die Welt. Ob gut oder schlecht, das entscheidest du selbst. Setz es ein und mach es besser als die Diktatoren und die Kaviarfresser. Geld, Geld regiert die Welt. Ob gut oder schlecht, das entscheidest du selbst. Setz es ein und mach es besser als die Diktatoren und die Kaviarfresser. Geld, Geld regiert die Welt. Setz es ein und mach es besser. Ohne Macht geht gar nichts, hast du kein Herz. Lösch du in den Wahnsinn, das ist kein Scherz. George Bush hat der Welt nie was Gutes getan. Er schickte Soldaten nach Afghanistan. Scheiß auf Politik und ne eigene Partei. Nimm dein Leben in die Hand und sei dabei. Formen wir die Welt, wie sie uns gefällt, damit du sie bald in deinen Händen hältst. Was ist wichtig, wo geht's lang? Entscheidest dein Leben lang. Liebe, Freude oder Hass. Was willst du fühlen? Sag mir was, was, was, was, was, was, was. Geld, Geld regiert die Welt. Ob gut oder schlecht, das entscheidest du selbst. Setz es ein und mach es besser als die Diktatoren und die Kaviarfresser. Geld, Geld regiert die Welt. Ob gut oder schlecht, das entscheidest du selbst. Setz es ein und mach es besser als die Diktatoren und die Kaviarfresser. Fresser, kreier dir eine bessere Welt und denk nicht immer an das eine. Geld, Geld regiert die Welt. Ob gut oder schlecht, das entscheidest du selbst. Setz es ein und mach es besser als die Diktatoren und die Kaviarfresser. Geld, Geld regiert die Welt. Ob gut oder schlecht, das entscheidest du selbst. Setz es ein und mach es besser als die Diktatoren und die Kaviarfresser.